orientation, disorganization. There's a lack of social mobility and all those other negative things. There's a proliferation of narcotics. persona. Schützt meine Kinder. Schützt meine Kinder. Verbrennt euch die Hände. Kämpft um die Sonne. Um die Sonne. Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Schützt meine Kinder. Schützt. Verbrennt euch die Hände. Kampf um die Sonne. Schützt meine Kinder. Schützt meine Kinder. Holt euch die Sonne. Holt euch die Sonne. Schützt meine Kinder. Schützt meine Kinder. Schützt meine Kinder. Yeah. necesito un poco de gracia.